ein Kobold boshaft sein kann, das wissen wir. Reiche Pfote, bloßte Auge, Unglücksbote, stinke Tier und Bein und Schmeichler, Meister Eder, Lieblingsstreichler. Mir ist es jetzt schon völlig schlecht.